SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Seit 3 Jahren war der Regimentsarzt Max Demand beim Regiment. Er wohnte außerhalb der Stadt, an ihrem Südrande, dort, wo die Landstraße zu den beiden Friedhöfen führte, zum Alten und zum Neuen. Beide Friedhofswächter kannten den Doktor gut. Er kam ein paar Mal in der Woche die Toten besuchen. Die längst verschollenen, wie die noch nicht vergessenen Toten. Und er verweilte manchmal lange zwischen ihren Gräbern, und man hörte hier und da seinen Säbel mit zartem Klirren gegen einen Grabstein schlagen. Er war ohne Zweifel ein sonderbarer Mann, ein guter Arzt, sagte man, und also unter Militärärzten in jeder Beziehung eine Seltenheit. Er mied jeglichen Verkehr, nur dienstliche Pflicht gebot ihm hier und da, aber immer noch häufiger, als er gewünscht hätte, unter Kameraden zu erscheinen. Seinem Alter wie seiner Dienstzeit nach hätte er Stabsarzt sein müssen. Niemand wusste, warum er es noch nicht war. Vielleicht wusste er es selbst nicht. Es gibt Karrieren mit Widerhaken. Es war ein Wort von Rittmeister Teitinger, der das Regiment auch mit trefflichen Sprüchen versorgte. Karriere mit Widerhaken, dachte der Doktor selber oft. Leben mit Widerhaken, sagte er zu Leutnant Rotter. Ich habe ein Leben mit Widerhaken. Wenn mir das Schicksal günstig gewesen wäre, hätte ich Assistent des großen Wiener Chirurgen und wahrscheinlich Professor werden können. In die düstere Enge seiner Kindheit hatte der große Name des Wiener Chirurgen frühen Glanz geschickt. Max Demand war schon als Knabe entschlossen gewesen, später Arzt zu werden. Er stammte aus einem der östlichen Grenzdörfer der Monarchie. Sein Großvater war ein frommer jüdischer Schankwirt gewesen und sein Vater, nach 12-jähriger Dienstzeit bei der Landwehr, mittlerer Beamter im Postamt des nächstgelegenen Grenzstädtchens geworden. Er erinnerte sich noch deutlich seines Großvaters. Vor dem großen Torbogen der Grenzschenke saß er zu jeder Stunde des Tages. Sein mächtiger Bart aus gekräuseltem Silber verhüllte seine Brust und reichte bis zu den Knien. Um ihn schwebte der Geruch von Dünger und Milch und Pferden und Heu. Vor seiner Schenke saß er, ein alter König, unter den Schankwirten. Wenn die Bauern vom allwöchentlichen Schweinemarkt heimkehrend vor der Schenke anhielten, erhob sich der Alte, gewaltig, wie ein Berg in menschlicher Gestalt. Da er schon schwerhörig war, mussten die kleinen Bauern ihre Wünsche zu ihm emporschreien, durch die gehöhlten Hände vor den Mündern. Er nickte nur, er hatte verstanden. Er bewilligte die Wünsche seiner Kundschaft, als wären sie Gnaden, und als würden sie ihm nicht in baren, harten Münzen bezahlt. Mit kräftigen Händen spannte er selbst die Pferde aus und führte sie in die Ställe. Und während seine Töchter den Gästen in der breiten, niedrigen Gaststube Branntwein mit getrockneten und gesalzenen Erbsen verabreichten, fütterte er mit begütigendem Zuspruch draußen die Tiere. Am Samstag saß er gebeugt über großen und frommen Büchern. Sein silberner Bart bedeckte die untere Hälfte der schwarz bedruckten Seiten. Wenn er gewusst hätte, dass sein Enkel einmal in der Uniform eines Offiziers und mörderisch bewaffnet durch die Welt spazieren würde, hätte er sein Alter verflucht und die Frucht seiner Lenden. Schon sein Sohn, Dr. Demands Vater, der mittlere Postbeamte, war dem Alten nur ein zärtlich geduldeter Greuel. Die Schenke von Urvätern her vermacht musste den Töchtern und den Schwiegersöhnen überlassen bleiben, während die männlichen Nachkommen bis in die fernste Zukunft Beamte, Gebildete, Angestellte und Dummköpfe zu bleiben bestimmt waren, bis in die fernste Zukunft. Das passte allerdings nicht. Der Regimentsarzt hatte keine Kinder. Er wünschte sich auch keine. Seine Frau nämlich. An dieser Stelle pflegte Dr. Demand seine Erinnerungen abzubrechen. Man wollte um jeden Preis Arzt werden, man erteilte Unterricht für kümmerliche 6 Kronen im Monat, man hatte zerrissene Stiefel, man hinterließ, wenn es regnete, auf den guten gewichsten Fußböden der Wohlhabenden nasse und übergroße Spuren, man hatte größere Füße, wenn die Sohlen zerrissen waren, und man machte schließlich die Reifeprüfung und man wurde Mediziner. Die Armut stand immer noch vor der Zukunft. Eine schwarze Wand, an der man zerschellte. Man sank der Armee geradezu in die Arme. 7 Jahre Essen, 7 Jahre Trinken, 7 Jahre Kleidung, 7 Jahre Obdach. 7 lange Jahre. Man wurde Militärarzt. Und man blieb es. Das Leben schien schneller dahin zu laufen als die Gedanken. Und ehe man einen Entschluss gefasst hatte, war man ein alter Mann. und man hatte Fräulein Eva Knopfmacher geheiratet. Hier unterbrach der Regimentsarzt Dr. Demand noch einmal den Zug seiner Erinnerungen. Er begab sich nach Hause. Der Abend war schon angebrochen, eine ungewohnt festliche Beleuchtung strömte aus allen Zimmern. »Der alte Herr ist gekommen«, meldete der Bursche. »Der alte Herr«, es war sein Schwiegervater, Herr Knopfmacher. Er trat in diesem Augenblick aus dem Badezimmer im langen, geblümten, flaumigen Schlafrock, ein Rasiermesser in der Hand, mit freundlich geröteten, frisch rasierten und duftenden Backen, die breit auseinanderstanden. »Ich hab der Eva eine Überraschung machen wollen«, begann Herr Knopfmacher. »Und ich muss dir gleich sagen, mein lieber Max, du warst den ganzen Nachmittag nicht da. Statt deiner«, er machte eine Pause und wiederholte, »statt deiner habe ich hier einen Leutnant angetroffen, einen Dummkopf.« »Es ist der einzige Freund«, erwiderte Max Demand, »den ich seit dem Anfang meiner Dienstzeit beim Militär gefunden habe. Es ist der Leutnant Trotter, ein feiner Mensch.« »Ein feiner Mensch«, wiederholte der Schwiegervater. »Ein feiner Mensch bin ich auch zum Beispiel. Na, ich würde dir nicht raten, mich eine Stunde allein mit einer hübschen Frau zu lassen, wenn dir auch nur so viel an ihr gelegen ist.« Knopfmacher legte die Spitze von Daumen und Zeigefinger zusammen und wiederholte nach einer Weile, »nur so viel.« Der Regimentsarzt wurde blass. Er nahm die Brille ab und putzte sie. Lange. Er hüllte auf diese Weise die Umwelt in einen wohltuenden Nebel, in dem der Schwiegervater in seinem Bademantel ein undeutlicher, wenn auch äußerst geräumiger, weißer Fleck war. Und er setzte die Brille, nachdem sie geputzt war, nicht sofort wieder auf, sondern er behielt sie in der Hand und sprach in den Nebel hinein, »Ich habe gar keine Veranlassung, lieber Papa, Eva oder meinem Freund zu misstrauen.« Er sagte es zögernd, der Regimentsarzt. Es klang ihm selbst wie eine ganz fremde Wendung, entnommen irgendeiner fernen Lektüre, abgelauscht einem vergessenen Schauspiel. Er setzte die Brille auf und sofort rückte der alte Knopfmacher deutlich an Umfang und Umriss an den Doktor heran. Jetzt schien auch die Wendung, deren er sich soeben bedient hatte, sehr weit zurückzulegen. Sie war bestimmt nicht mehr wahr. Der Regimentsarzt wusste es genauso gut wie sein Schwiegervater. »Gar keine Veranlassung?« wiederholte der Knopfmacher. »Ich aber habe Veranlassung. Ich kenne meine Tochter. Du kennst deine Frau nicht. Die Herrn Leutnants kenne ich auch und überhaupt die Männer. Ich will nichts gegen die Armee gesagt haben. Bleiben wir bei der Sache. Als meine Frau, deine Schwiegermutter, noch jung war, habe ich Gelegenheit gehabt, die jungen Männer in Zivil und in Uniform kennenzulernen. Ja, ja, komische Leute seid ihr, ihr. Er suchte nach einer gemeinsamen Bezeichnung irgendeiner ihm selbst nicht genau bekannten Gemeinschaft, der sein Schwiegersohn und noch andere Dummköpfe angehören mochten. Am liebsten hätte er ihr akademisch Gebildeten gesagt, denn er war gescheit, wohlhabend und angesehen geworden ohne Studien. Ja, man war im Begriff, ihm in diesen Tagen den Titel des Kommerzialrats zu verschaffen. Wenn jetzt ein kleiner Skandal mit den Kindern ausbricht, kann man noch lange auf den Kommerzialrat warten. Überall muss man nach dem Rechten sehen, selbst, persönlich. Auf die Tugend fremder Gattinnen muss man auch aufpassen. Ich möchte dir, lieber Max, ehe es zu spät ist, reinen Wein einschenken. Der Regimentsarzt liebte dieses Wort nicht. Er liebte nicht um jeden Preis, die Wahrheit zu hören. Ach, er kannte seine Frau genauso gut wie Herr Knopfmacher seine Tochter, aber er liebte sie. Was war dagegen zu tun? Er liebte sie. In Olmütz hatte es den Bezirkskommissär Herdal gegeben, in Graz den Bezirksrichter Lederer. Wenn es nur nicht Kameraden waren, dankte der Regimentsarzt Gott und auch seiner Frau. Wenn man nur die Armee verlassen könnte, man schwebte ständig in Lebensgefahr. Wie oft schon hatte er einen Anlauf genommen, dem Schwiegervater vorzuschlagen. Er setzte noch einmal an. »Ich weiß«, sagte er, »dass sich Eva in Gefahr befindet. Immer, seit Jahren. Sie ist leichtsinnig, leider. Aber Eva ist ein anständiger Mensch, trotz allem.« »Ja, ganz bestimmt«, bekräftigte der Schwiegervater. »Aber dieses Leben«, fuhr der Regimentsarzt fort, »halten wir beide nicht lange aus. Mich befriedigt dieser Beruf keineswegs, wie du weißt. Wo wäre ich heute schon ohne diesen Dienst? Ich hätte eine ganz große Stellung in der Welt, und Evas Ehrgeiz wäre zufriedengestellt, denn sie ist ehrgeizig, leider.« »Das hat sie von mir«, sagte Herr Knopfmacher, »nicht ohne Vergnügen.« »Sie ist unzufrieden«, sagte der Regimentsarzt weiter, während sein Schwiegervater ein neues Gläschen füllte. »Sie ist unzufrieden und sucht sich zu zerstreuen. Ich kann sie nicht übel nehmen.« »Du solltest sie selbst zerstreuen«, unterbrach der Schwiegervater. »Ich bin...« Dr. Demand fand kein Wort. schwieg eine Weile und blickte nach dem Schnaps. »Na, trink doch endlich«, sagte aufmunternd der Knopfmacher. Und er stand auf, holte ein Gläschen, füllte es. Sein Mantel klaffte auseinander, man sah seine behaarte Brust und seinen fröhlichen Bauch, der so rosig war wie seine Wangen. Er näherte das gefüllte Gläschen den Lippen seines Schwiegersohns. Max Demand trank endlich. »Da gibt es noch was. Es zwingt mich eigentlich, den Dienst zu verlassen. Als ich einrückte, war es mit den Augen noch ganz gut. Nun, es wird mit jedem Jahr schlimmer. Es ist mir jetzt unmöglich, ohne Brille etwas deutlich zu sehen. Und eigentlich müsste ich es melden und den Abschied nehmen.« »Ja?« fragte der Knopfmacher. »Und wovon leben?« Der Schwiegervater schlug ein Bein übers andere, es fröstelte ihn auf einmal. Er hüllte sich in den Bademantel und hielt mit den Händen den Kragen am Halse fest. »Ja«, sagte er, »glaubst du denn, dass ich das aufbringe? Seitdem ihr verheiratet seid, beträgt mein Zuschuss, ich weiß es zufällig auswendig, 300 Kronen im Monat. Aber ich weiß schon, Eva braucht viel, und wenn ihr eine neue Existenz anfangt, wird sie auch so viel brauchen, und du auch, mein Sohn.« Er wurde zärtlich. »Ja, mein lieber, lieber Max, es geht nicht mehr so gut wie vor Jahren.« Max schwieg. Herr Knopfmacher empfand, dass er den Angriff abgeschlagen hatte, und ließ den Bademantel wieder aufgehen. Er trank noch einen. Sein Kopf konnte klar bleiben, er kannte sich. Diese Dummköpfe. Es war immerhin noch besser so eine Art Schwiegersohn als der andere, der Hermann, der Mann der Elisabeth. 600 Kronen monatlich kosteten beide Töchter. Er wusste es ganz genau, auswendig. Wenn der Regimentsarzt einmal blind werden sollte, er betrachtete die funkelnden Brillen. Er soll auf seine Frau aufpassen. Kurzsichtigen darf es auch nicht schwer fallen. »Wie spät ist es jetzt?« fragte er, sehr freundlich und sehr harmlos. »Bald 7«, sagte der Doktor. »Ich werde mich anziehen«, entschied der Schwiegervater. Er stand auf, nickte und wallte würdig und langsam zur Tür hinaus. Der Regimentsarzt blieb. Nach der vertrauten Einsamkeit des Friedhofs schien ihm die Einsamkeit im eigenen Hause riesengroß, ungewohnt, feindlich beinahe. Zum ersten Mal in seinem Leben schenkte er sich selbst einen Schnaps ein. Es war, als tränke er überhaupt zum ersten Mal in seinem Leben. »Ordnung machen«, dachte er, »man muss Ordnung machen.« Er war entschlossen, mit seiner Frau zu sprechen. Er trat in den Korridor. »Wo ist meine Frau?« »Im Schlafzimmer«, sagte der Bursche. »Anklopfen?«, fragte sich der Doktor. »Nein«, befahl sein eisernes Herz. Er klinkte die Tür auf. Seine Frau stand in blauen Höschen, eine große rosarote Puderquaste in der Hand, vor dem Schrankspiegel. »Ach«, schrie sie und hielt eine Hand vor die Brust. Der Regimentsarzt blieb an der Tür. »Du bist es«, sagte die Frau. Es war eine Frage. Sie klang wie ein Gähnen. »Ich bin es«, antwortete der Regimentsarzt mit fester Stimme. Ihm war, als spräche ein anderer. Er hatte die Brille an, aber er sprach in einen Nebel. »Dein Vater«, begann er, »hat mir gesagt, dass der Leutnant Trotter hier war.« Sie wandte sich um. Sie stand in den blauen Höschen, die Quaste wie eine Waffe in der Rechten gegen ihren Mann gewendet, und sagte mit zwitschernder Stimme, »Dein Freund, der Trotter, war hier. Papa ist gekommen. Hast du ihn schon gesehen?« »Eben darum«, sagte der Regimentsarzt und wusste sofort, dass er verspielt hatte. Es blieb eine Weile still. »Warum klopfst du nicht?«, fragte sie. »Ich wollte dir eine Freude machen.« »Du erschreckst mich.« »Ich«, begann der Regimentsarzt, »er wollte sagen, ich bin dein Mann. Aber er sagte, ich liebe dich.« Er liebte sie in der Tat. Sie stand da in blauen Höschen, die rosarote Puderquaste in der Hand, und er liebte sie. »Ich bin ja eifersüchtig«, dachte er. Er sagte, ich hab's nicht gern, wenn die Leute ins Haus kommen, und ich weiß nichts davon. »Er ist ein reizender Bursche«, sagte die Frau und begann sich langsam und ausgiebig vor dem Spiegel zu pudern. Der Regimentsarzt trat nahe an seine Frau heran und ergriff ihre Schultern. Er sah in den Spiegel, er sah seine braunen, behaarten Hände auf ihren weißen Schultern. Sie lächelte, er sah es im Spiegel, das gläserne Echo ihres Lächelns. »Sei aufrichtig«, flehte er. Aus dem Spiegel traf ihn ihr Blick, ein grauer, kühler, trockener und flinker Blick, wie ein stählernes Geschoss. »Ich liebe sie«, dachte der Regimentsarzt. »Sie tut mir weh und ich liebe sie.« Er fragte, »Bist du mir bös, dass ich den ganzen Nachmittag fort war?« Sie wandte sich halb um und mit einer tiefen Stimme, die er niemals von ihr vernommen zu haben glaubte und die ebenfalls ein Mechanismus in ihrer Brust hervorzubringen schien, sagte sie ganz langsam: »Ich vermisse dich nie.« Er begann auf und ab zu gehen, ohne die Frau anzuschauen. Er schob zwei Stühle aus dem Weg. Es war ihm, als müsste er vieles noch aus seinem Weg räumen. Die Wände vielleicht wegschieben, mit dem Kopf die Decke zertrümmern, mit den Füßen die Dielen in die Erde treten. Seine Spuren klirrten ihm leise in die Ohren von ferne her, als trüge sie ein anderer. Plötzlich blieb er stehen. »Du liebst mich also nicht?« fragte er. Er war sicher, dass sie nicht darauf antworten würde. »Schweigen wird sie«, dachte er. Sie antwortete: »Nein.« Sie hob den schwarzen Vorhang ihrer Wimpern und maß ihn mit nackten, schrecklich nackten Augen von Kopf zu Fuß und fügte hinzu: »Du bist ja betrunken.« Es wurde ihm klar, dass er zu viel getrunken hatte. Er dachte befriedigt: »Ich bin betrunken und will es auch.« Und er sagte mit einer fremden Stimme, als hätte er jetzt die Pflicht, betrunken und nicht er selbst zu sein: »So, aha.« Nach seinen unklaren Vorstellungen waren es diese Worte und dieser Klang, die ein betrunkener Mann in solchen Augenblicken zu singen hatte. Er sang also und er tat ein Übriges. »Ich werde dich töten«, sagte er ganz langsam. »Töte mich«, zwitscherte sie mit ihrer alten, hellen, gewohnten Stimme. Sie erhob sich flink und geschmeidig, die Puderquaste in der rechten. Der schlanke und volle Schwung ihrer seidenen Beine erinnerte ihn flüchtig an Gliedmaßen in den Schaufenstern der Modehäuser. Die ganze Frau war zusammengesetzt, aus Stücken zusammengesetzt. Er liebte sie nicht mehr. Er war erfüllt von einer Gehässigkeit, die er selbst hasste, einen Zorn, der wie ein unbekannter Feind aus fernen Gegenden zu ihm gekommen war und nun in seinem Herzen wohnte. Er sagte laut, was er vor einer Stunde gedacht hatte: »Ordnung machen, ich werde Ordnung machen.« Er ging. Er kehrte, bevor er das Haus verließ, noch einmal ins Herrenzimmer zurück, um einen Schnaps zu trinken. Er kehrte zum Alkohol zurück wie zu einem heimischen Freund, zum ersten Mal in seinem Leben. Er schenkte sich ein Gläschen ein, noch eines und ein drittes. Er verließ das Haus mit klirrenden Schritten. Er ging ins Casino. Er fragte die Ordonnanz: »Wo ist Herr Leutnant Trotter?« Leutnant Trotter war nicht im Casino. Der Regimentsarzt schlug die schnurgerade Landstraße ein, die zur Kaserne führte. Die dürren Schatten der kahlen Kastanien zu beiden Seiten zeichneten ein verworrenes Netz auf die leicht gewölbte Mitte der Straße. Er sah von Ferne in bläulichem Weiß die mächtige Mauer der Kaserne. Er ging auf sie los, auf die feindliche Burg. Ihm entgegen kam der kalte, blecherne Ton des Zapfenstreichs. Dr. Demand marschierte geradewegs auf die gefrorenen, metallenen Töne zu. Er zertrat sie. Bald. Jeden Augenblick musste der Leutnant Trotter erscheinen. Er löste sich ein schwarzer Strich von dem mächtigen Weiß der Kaserne und näherte sich dem Doktor. Noch 3 Minuten, sie standen einander gegenüber. Jetzt standen sie einander gegenüber. Der Leutnant salutierte. Dr. Demand hörte sich selbst wie aus einer unendlichen Ferne: »Sie waren heute Nachmittag bei meiner Frau, Herr Leutnant?« Die Frage widerhallte vom blauen gläsernen Gewölbe des Himmels. Längst, seit Wochen sagten sie einander »du«. Sie sagten einander »du«. Nun aber standen sie sich gegenüber wie Feinde. »Ich war heute Nachmittag bei Ihrer Frau, Herr Regimentsarzt«, sagte der Leutnant. Dr. Demann trat ganz nah an den Leutnant. »Was gibt es zwischen meiner Frau und Ihnen, Herr Leutnant?« Die starken Brillengläser des Doktors funkelten. Der Regimentsarzt hatte keine Augen mehr, nur Brillen. Karl Josef schwieg. Es war, als gäbe es in der ganzen weiten, großen Welt keine Antwort auf die Frage Dr. Demanns. Man hätte Jahrzehnte umsonst nach einer Antwort suchen können. Als wäre die Sprache der Menschen ausgeschöpft und für ewige Zeiten verdorrt. Das Herz schlug mit schnellen, trockenen, harten Schlägen gegen die Rippen. Trocken und hart klebte die Zunge am Gaumen. Eine große, grausame Leere rauschte durch den Kopf. Es war, als stünde man knapp vor einer namenlosen Gefahr und als hätte sie einen zugleich bereits verschlungen. Man stand vor einem riesigen, schwarzen Abgrund und gleichzeitig war man bereits von seiner Finsternis überwölbt. Aus einer vereisten, glasigen Ferne erklangen die Worte Dr. Demanns. Tote Worte, Leichen von Worten. »Antworten Sie, Herr Leutnant!« Nichts, Stille. Die Sterne funkeln und der Mond schimmert. »Antworten Sie, Herr Leutnant!« Damit ist Karl Josef gemeint. Er muss antworten. Er nimmt die kümmerlichen Reste seiner Kräfte zusammen. Aus der rauschenden Leere in seinem Kopf schlängelt sich ein dünner, nichtswürdiger Satz. Der Leutnant schlägt die Absätze zusammen aus militärischem Instinkt und auch um irgendwie Geräusch zu hören. Und das Klirren seiner Spuren beruhigt ihn. Und er sagt ganz leise: Herr Regimentsarzt, zwischen Ihrer Frau und mir ist gar nichts. Nichts. Stille. Die Sterne funkeln. Und der Mond schimmert. Dr. Demann sagt nichts. Aus toten Brillen schaut er Karl Josef an. Der Leutnant wiederholt ganz leise: Gar nichts, Herr Regimentsarzt. Er ist verrückt geworden, denkt der Leutnant. Und es ist zerbrochen. Es ist etwas zerbrochen. Es ist, als hätte er ein dürres, splitterndes Zerbrechen vernommen. Gebrochene Treue, fällt ihm ein. Er hat die Wendung einmal gelesen. Zerbrochene Freundschaft, ja, es ist eine zerbrochene Freundschaft. Auf einmal weiß er, dass der Regimentsarzt seit Wochen sein Freund ist. Ein Freund. Es gibt zwei Offiziere im ganzen Regiment, hinter deren Rücken die anderen zu tuscheln haben. Dr. Demand und der Enkel des Helden von Solferino. Zwei sind es im ganzen Regiment, zwei Freunde. Ihr Ehrenwort, Herr Leutnant, fragt der Doktor. Ohne zu antworten, streckt Trotter seine Hand aus. Der Doktor sagt Danke und nimmt die Hand. Sie gehen zusammen die Landstraße zurück, 10 Schritte, 20 Schritte, und sprechen kein Wort. Auf einmal beginnt der Regimentsarzt: Du sollst es mir nicht übel nehmen, ich habe getrunken. Mein Schwiegervater ist heute gekommen, er hat dich gesehen. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht, kannst du verstehen? »Du bist jung«, sagt der Regimentsarzt nach einer Weile, als wollte er sagen, dass er vergeblich gesprochen hat. »Du bist jung.« »Ich verstehe«, sagt Karl Josef. Leutnant Trotter geht heute nicht ins Casino. Er kehrt um. »Gute Nacht«, sagt er und macht kehrt. Er geht in die Kaserne.